Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Garten des Todes. Die Zeitungen mit den großen Überschriften und Bildern waren voll davon. In England gruben die Leute von Scotland Yard ganze Äcker um und fanden immer wieder neue Leichen. Das regte offenbar die Fantasie der Leute an. Anders konnte ich es mir nicht erklären, dass Frau Sommer mich unbedingt sprechen wollte. Schon seit Jahren habe ich diesen Verdacht. So, so. Und weshalb kommen Sie dann erst jetzt zu mir? Ich hatte bis jetzt keine Zeit. Das ist die dümmste Erklärung, die ich seit langem gehört habe. Sie nehmen mich nicht ernst. Doch, doch. Es gehört zu meinem Beruf, Leute wie Sie ernst zu nehmen. Sie sind übrigens erst die dritte diese Woche. Wieso? Wer außer mir verdächtigt auch noch diesen Insand des Mordes? Herr Maurer verdächtigt einen gewissen Herrn Gruber und Frau Büchi verdächtigt eine Familie Böschenstein. Diese Leute kenne ich nicht. Mir geht es nur um Herrn Insand. Ich wollte damit nur sagen, dass im Moment eine Menge Leute das Gefühl haben, dass im Nachbarsgarten ein paar Leichen herumliegen. Statistisch gesehen kommt das aber sehr selten vor. Die meisten Leichen liegen noch immer ordentlich auf den Friedhöfen. Herr Insands Frau ist vor ein paar Jahren spurlos verschwunden. Zudem ist Insand ein höflicher, etwas scheuer, aber völlig unauffälliger Mann. Na, das ist doch typisch für einen Serienmörder. Tja. So gesehen müsste man die Mitarbeiter ganzer Bankfilialen verhaften. Oder denken Sie nur an all die unauffälligen Polizisten und Lehrer. Schluss jetzt. Ich zahle Ihnen so viel Sie wollen, wenn Sie diesen Insand überführen. Er ist ein Mörder. Da bin ich mir ganz sicher. Ihre Sicherheit kostete Sie eine schöne Stange Geld. Doch das schien Sie nicht zu stören. Herr Insand verdiente sein Geld als Investmentberater. Er lebte in einem alten kleinen Backsteinhaus. Das Haus war in einen hübschen kleinen Garten eingebettet. Er freute sich über meinen Besuch und bot mir einen alten Sherry an. An dem hat noch der gute alte Robespierre genippt. Pfui Deibel, ich mag keinen Secondhand-Fusel. Schon gut, das mit Robespierre stimmt natürlich nicht. Es gibt Kunden, die mögen solchen Unsinn. Die würden sogar auf den elektrischen Stuhl sitzen, wenn man ihnen glaubhaft nachweisen könnte, dass darauf auch schon edle Menschen mit großen Namen gegrillt wurden. Tja, es soll auch Leute geben, die sich nur mit erstklassigen Markenprodukten umbringen lassen. Vielleicht ist die Rolex deshalb so massiv gebaut. Ich sehe schon, Sie haben auch eine Vorliebe für schwarzen Humor, wissen Sie. Ich mag keine Menschen, die nur über Albernheiten lachen können. Die wirklich komischen Dinge im Leben sind doch Tod, Elend und Katastrophen. Dann müssen Sie ja eine Menge zu lachen haben im Leben. In der Tat. Im Leben. Zum Geschäft. Sie möchten Ihr Vermögen gewinnbringend anlegen. Woran haben Sie gedacht? Aktien, Rohstoffe, Optionen oder Futures? Ich dachte eigentlich mehr an Zinsen und Kursgewinne. Sehr schön, damit es klar ist. Ich gehöre zu den Anlageberatern für Leute mit starken Nerven. An der Börse kann man enorme Gewinne machen, man kann aber auch viel Geld verlochen. In wenigen Tagen, wenn es sein muss, nur keine Angst, ich habe eine eigene Strategie, breit gefächertes Risiko. Wie viel möchten Sie denn anlegen? Ich habe an etwa 500 gedacht. Nicht schlecht. Ich schlage vor, dass wir 200.000 in sichere Aktienwerte stecken, den Rest anteilmäßig in Optionen, Rohstoffe und Futures. Ich dachte an 500 Franken. Mehr kann ich momentan nicht riskieren. Ja, toll. Sie sind vielleicht eine Nummer. Ich mag diesen Humor. Aber was soll das? Seine Augen weiteten sich ins Groteske, als ich ihm die 500 unter die Nase hielt. Er begriff langsam, dass mein Humor doch nicht so toll war, wie er dachte. Er stand auf, verstaute den teuren Sherry und zeigte mir den Weg zur Haustüre. Ich ging zum Ausgleich an einen Ort, an dem auch 500 Franken noch was wert waren. Auch wenn sich für diesen Betrag heutzutage kaum noch ein Polizist bestechen lässt. Insand, sagten Sie, hat Frau Sommer Sie zu uns geschickt. Was ist an der Geschichte dran? Was soll schon dran sein? Bei jedem vermissten Ehepartner gehen wir der Frage nach, ob vielleicht ein Mord dahinter steckt. Im Sand konnten wir nie etwas nachweisen. Seine Frau verschwand übrigens ohne Koffer, Schmuck oder andere persönliche Dinge. Ich habe mir die Akte gestern noch einmal angeschaut. Im Sand hat sich nie verdächtig benommen. Er hatte kein plausibles Motiv. Kein Grund, also seinen Garten umzugraben. Schließlich sind wir keine Maulwürfe, Maloney. Ich holte noch einige Erkundigungen über Imsand ein. Niemand außer Frau Sommer glaubte offenbar daran, dass er seine Frau vor 7 Jahren umgebracht hatte. Ich ging noch einmal zu dem Anlageberater und staunte nicht schlecht, als ich den kleinen Bagger sah, der im Garten die Erde aushob. Ganz in der Nähe stand meine Klientin. Ich werde es beweisen. Ich bin doch nicht bescheuert. Hier in diesem Garten liegt eine Leiche. Ich spüre das. Habe es immer gespürt. Ich habe manchmal Albträume gehabt. Vielleicht liegt das an Ihrem Freund. Ist er der Kerl auf dem Bagger? Ist er nicht toll? Hey, warum hörst du auf? Das ist illegal. Sie bringen sich, ihn und mich in Teufelsküche. Ach, jetzt übertreiben Sie nicht. Rolf, ist da was? Knochen! Ich habe Knochen gefunden! Oh, fantastisch! Wo? Zeig sie mir! Sie sind ja schlimmer als ein Köter! Was soll der Lärm? Was machen Sie da? Der junge Mann behauptet, in Ihrem Garten Knochen gefunden zu haben. Na und? Ist das ungewöhnlich? Oh, das sind die Knochen Ihrer Frau. Wie? Meine Frau? Ja. Unverschämt ist das. Was wissen denn Sie? Wer sind Sie überhaupt? Ihre Nachbarin. Gehen wir jetzt zu den Knochen oder was? Also gut. Lasst uns alle nach den Knochen schauen. Unser Eins macht die albernsten Spiele mit, wenn das die Klientel wünscht. Da vorne. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir die Leiche nicht berühren. Frau Sommer schritt voran, hinter ihr der baggernde Freund. Ich schritt mit Imsand im Schlepptau zum Fundort. Zuerst sahen wir gar nichts, dann einzelne Knochen und schließlich einen gut erhaltenen Schädel. Das ist eindeutig eine Leiche. Toll! Mit Ihrem Allgemeinwissen sollten Sie sich als Kandidat für Quiz-Sendungen bewerben. Ist es eine Frau? Wir sollten die Polizei verständigen. Oder einen Archäologen. Vielleicht ist das historisch. Sie meinen die Leiche Ihrer Frau? Langsam. Noch wissen wir nicht, wer das war. Das ist doch sonnenklar. Sie, Mörder, Sie. Rolf, baggere weiter. Vielleicht finden wir noch mehr. Und ruf die Leute von der Zeitung an. Nur das nicht. Eine Leiche ist schon schlimm genug, aber beim Anblick von Journalisten krieg ich Juckreiz. Ich brauche jetzt dringend ein Bier. Ja, wie kannst du jetzt nur ans Saufen denken? Könnten wir das Gespräch nicht ein bisschen besser strukturieren? Das hört sich sonst an wie eine dieser Fernseh-Talkshows. Frau Sommer brüllte nun erst recht los, während sich ihr Freund im Nachbarhaus ein Bier holte und Imsand ratlos in seinem verwüsteten Garten herumstand. Zu all dem Elend gesellten sich auch noch ein paar düstere Wolken, die sich über uns entleerten. Trotz anhaltendem Regen blieben alle im Garten stehen und beantworteten die Fragen der Polizei. Ich kannte das Ritual in- und auswendig. Es ist etwa so interessant wie die Ziehung der Lottozahlen, wenn man selber keinen Schein ausgefüllt hat. Sie haben also diesen Bagger von einer Baustelle gestohlen, um hier eine Leiche auszugraben. Ich habe den Bagger nicht gestohlen, nur ausgeliehen. Ich arbeite im Tiefbau. Der Bagger gehört der Firma, bei der ich arbeite. Sie wissen, dass das nicht erlaubt ist, was Sie gemacht haben. Was soll das? Ich habe ja eine Leiche gefunden. Sie müssten mir dankbar sein. So weit kommt es noch. Also wenn schon, müsste er sich bei mir bedanken. Wer ist denn das? Frau Sommer, die Frau mit dem Verdacht. Aha. Sie haben also die Grabung veranlasst. Ja, und dazu stehe ich. Sie tun ja beinahe so, als hätten Sie damit ein Tabu gebrochen. Wollen Sie etwa bei den Medien groß herauskommen? Na, ist doch wahr. Da hilft man, ein Verbrechen aufzuklären. Und was ist der Dank? Schön der Reihe nach. Darf ich endlich Stellung nehmen? Wer sind Sie? Herr Imsand. Mir gehört dieses Grundstück. Aha. Sie erheben also Anspruch auf das Skelett. Blödsinn. Ich möchte selber gerne wissen, wer das war. Ach, dieser Heuchler. Er weiß ganz genau, wer das war. Die arme Frau. Vielleicht sollten wir die Leute ein wenig voneinander trennen. Sonst liegen hier bald noch mehr Leichen herum. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Man muss nur weiter graben, dann findet man noch mehr. So. So, noch mehr Leichen. Und wo, bitteschön? Soll ich wieder auf den Bagger? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich muss mich um anderes kümmern. Die Börse in New York wird in 10 Minuten eröffnet. Hat man die vorübergehend geschlossen? Ich besitze nämlich auch ein paar Aktien. Er zählte stolz ein paar Firmennamen auf, von denen gleich mehrere schon seit längerem Konkurs waren. Im Sand lachte laut und strich sich das Regenwasser aus dem Haar. Eine Stunde später stand ich unter der Dusche und trank anschließend 2 Whiskys. Derart gestärkt besuchte ich den Polizisten, der wieder einmal im Dienste der Allgemeinheit Überstunden machte. Viel wissen wir noch nicht. Das Skelett ist weiblich. Das steht fest. Alles andere dauert noch ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage. Dann könnte sie also doch Imsans Frau gewesen sein. Ich weiß nicht. Dieser Imsan benimmt sich nicht wie ein überführter Mörder. Vielleicht rechnet er nicht mehr damit, dass man die Leiche identifizieren kann. Ist doch kein Problem mehr heutzutage. Die Zähne sind noch vorhanden, das genügt schon. Nein, wenn es eine Frau ist, dann haben wir ihn am Wickel. Hat er keine Chance. Ich blieb skeptisch, was angesichts der polizeilichen Ermittlungsarbeit nicht weiter erstaunlich war. In meinem Büro erwartete mich meine Klientin mit ihrem Freund. Er baggerte diesmal nur in seiner Nase. Weshalb wird Imsand nicht verhaftet? Noch weiß man nicht, wer die Leiche war. Aber sie liegt auf seinem Grundstück und ich bin sicher, dass da noch mehr Leichen herumliegen. Ich könnte nachts noch mal baggern. Ich habe Erfahrung im Nachtbaggern. Schon gut, die Polizei hat alles abgeriegelt. Das ist auch gut so. Was haben Sie eigentlich gegen Imsand? Ich? Nichts. Also ich meine nichts Persönliches. Sag es ihm doch. Ihr hat uns hereingelegt. Wie denn? Mit Anlagetipps? Das ist doch jetzt egal. Er hat uns einen Tipp gegeben. Wir hätten $3,000 in australische Goldminen investieren sollen. Und? Verloren Sie das Geld? Nein, wir haben nicht investiert, weil er gelacht hat, als er uns den Tipp gab. Wir dachten, er wolle uns hereinlegen. Toll. Und deshalb mögen Sie ihn nicht. Tja, das ist nicht die ganze Geschichte. Die Minenaktien stiegen innerhalb eines Jahres auf das 50-fache im Wert. Wir hätten mit 3.000 150.000 machen können. Aber wir dachten, er mache sich über uns lustig. Verstehen Sie? Es machte ihm Spaß zu wissen, dass wir nicht investieren würden und dadurch viel Geld nicht verdienen würden. Das hörte sich alles reichlich kompliziert an. Ich überlegte mir, ob ich nicht doch einen Tausender bei Imsand investieren sollte. Aber vermutlich gehörte er zu den Leuten, die für einen Tausender nicht mal den Telefonhörer in die Hand nahmen. Wenig später klingelte in meinem Büro das Telefon. Der Mann am anderen Ende hatte eine interessante Neuigkeit für mich. Sitzen Sie, Maloney? Seit wann interessieren Sie sich für meine Körperhaltung? Das Skelett im Garten kann nicht Imsans Ehefrau sein. Interessant. Hat es ein schlechteres Gebiss? Das Skelett liegt schon seit mindestens 20 Jahren in dem Garten. Imsans Frau verschwand aber vor 7 Jahren. Wie lange gehört das Haus schon den Imsans? Das ist ja das Interessante, Maloney. Das Haus gehört Ihnen erst seit 12 Jahren. Er kann also gar nichts gewusst haben von der Leiche. Mir fiel Frau Sommer ein. Für sie musste diese Nachricht einer herben Enttäuschung gleichkommen. Mir konnte es egal sein. Mich interessierte nur, wer vor 20 Jahren in dem hübschen Haus wohnte und heimlich im Garten Leichen vergrub. Ich fuhr im Wagen des Polizisten und versuchte ruhig zu atmen und an etwas Schöneres zu denken. Wir hielten vor einem Haus, an dessen Portal 2 Marmorlöwen dem Regen trotzten. Uns öffnete eine junge Frau, die uns neugierig beäugte. Meine Mutter hat mir nicht gesagt, dass sie Besuch erwartet. Wir sind Überraschungsgäste. Lassen Sie das, Maloney. Kriminalpolizei. Wir müssen dringend mit Ihrer Mutter oder Ihrem Vater sprechen. Mein Vater ist vor vielen Jahren verschwunden, meine Mutter ist am Telefon. Das ist ja wunderbar. Da kennen Sie meine Mutter aber schlecht. Sie telefoniert leidenschaftlich gerne. Vielleicht sollten wir sie aus dem Wagen anrufen. Unsinn, Maloney. Ich gehe jetzt rein und spreche mit der Mutter. Sie bleiben hier und kümmern sich um die Tochter. Diese Aufgabenteilung mag ich. Was soll das Theater? Ist irgendwas passiert? Vielleicht mit meinem Vater? Der Polizist beantwortete die Frage nicht und marschierte geradeaus ins Haus. Ich folgte ihm, setzte mich in den erstbesten Stuhl und ließ mir von der zierlichen Tochter einen zierlichen Schnaps bringen. Sie brachte mir einen winzigen Fingerhut mit einem kleinen Tropfen Feuerwasser darin. Es tat dennoch gut. Jetzt raus mit der Sprache. Was ist passiert? Was will die Polizei von meiner Mutter? Erinnern Sie sich an das Haus in der Merkurstraße? Klar, da bin ich aufgewachsen, die ersten paar Jahre. Dann sind wir hierher gezogen. Sie sagten, dass Ihr Vater spurlos verschwand. Wann war das? Vor 7 Jahren, wieso? Interessant. Verschwand vor 20 Jahren noch jemand in der Familie? Im Gegenteil, ich wurde vor 20 Jahren geboren. Aber was sollen diese Fragen? Ehe ich antworten konnte, vernahmen wir aus dem oberen Stockwerk ein Donnergrollen. Offenbar hatte der Polizist tatsächlich versucht, die Mutter beim Telefonieren zu stören. Wenig später kamen er und die Mutter nach unten. Der Polizist sah ein wenig zerzaust aus. Machen Sie es kurz, ich muss nachher noch telefonieren. Wir haben eine Leiche gefunden. Mein Vater? Keine Panik, die Leiche ist weiblich. Und was hat das mit uns zu tun? Wir vermissen keine weiblichen Leichen in der Familie. Die Leiche wurde auf dem Grundstück an der Merkurstraße gefunden. Das Grundstück gehörte doch Ihnen. Vor circa 20 Jahren, oder? Das bestreitet ja niemand. Eine Leiche auf dem Grundstück, sagten Sie? Vor 20 Jahren? Ich muss mich setzen. Mutter, was ist los? Weshalb bist du so blass? Tja, und weshalb hast du so große Zähne? Ist das eine Neuinszenierung des Stückes, die Mutter im Schafspelz, oder was? Mischen Sie sich nicht einmal, Loni. Komm, setz dich zu mir, Yolanda. Es ist an der Zeit, dass du die ganze Wahrheit erfährst. Sie wissen also, wer die Leiche war. Mutter, du? Nein, Ihre Mutter lebt noch. Loni, muss das sein? Die Tote ist wahrscheinlich deine Mutter, Yolanda. Aber du hast mir immer gesagt, dass meine Mutter irgendwo in Südamerika lebt. Schön langsam. Sie sind also gar nicht Mutter und Tochter. Nein. Mein Mann hatte damals ein Verhältnis mit einer jungen Studentin aus Südamerika. Sie lebte 2 Jahre bei uns. Ich erfuhr von dem Verhältnis erst, als die Studentin bereits im 6. Monat schwanger war. Meine Mutter hat mir vor 4 Jahren alles erzählt. Aber du sagtest nie etwas davon, dass meine leibliche Mutter gestorben ist. Ich wusste es auch nicht. Ich hatte immer nur eine düstere Ahnung. Mein Mann kehrte zu mir zurück. Eines Tages sagte er mir, dass seine Geliebte das Kind nicht möchte und dass sie weggefahren sei. Ich hatte damals schon meine Zweifel, aber mein Mann hat sich nie verdächtig benommen. Mein Vater hat meine Mutter umgebracht? Das ist noch nicht bewiesen. Aber es könnte sein. Wunderbar. Nachdem wir das nun geklärt haben, können wir uns wieder erfreulicheren Dingen zuwenden. Wie wäre es mit einem weiteren Fingerhut voll Schnaps? Ich muss was gestehen. Haben Sie Ihre Mutter umgebracht? Das wäre die erste Windelmörderin aller Zeiten. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Baby vergräbt eigene Mutter. Ich weiß, wo mein Vater heute lebt. Aber Yolanda, du weißt das? Ja. Weshalb hast du mir nie etwas davon erzählt? Er hat mich vor 2 Jahren angerufen. Er lebt mit einer anderen Frau zusammen. Sie hat ihren Mann ebenfalls von einem Tag auf den anderen verlassen. Frau Imsand. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ist das wichtig? Langsam verliere ich den Überblick. Was hat denn diese Frau Imsand mit dem verschwundenen Mörder zu tun? Es dauerte noch ein paar Wochen, bis er die ganze Geschichte einigermaßen begriff. Der Mörder hatte ab und zu das Grab seiner ehemaligen Geliebten besucht und dabei Frau Imsand kennengelernt. Die beiden verliebten sich und verschwanden von einem Tag auf den anderen und fingen ein neues Leben an. Da soll mal einer sagen, dass es keine Romantik mehr gibt auf dieser Welt. So geht das.